unterbrechen das Programm für eine Sondermeldung. Es ist 23.17 Uhr. Wir haben den 23.03.2012. Ab dem heutigen Zeitpunkt wird es keinen Porncast mehr im Internet geben. Wir danken euch für euer Hören, für eure Beteiligung und wir verabschieden uns. Tschüss, Jule. Tschüss. Military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade in the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen bei dem Kein Porncast. Nach dem Contentcast natürlich. Entschuldigt unsere kurze Einleitung. Wir hatten was zu klären, wie immer. Wir haben immer was zu klären. Und jetzt gerade bin ich ja wieder alleine. Aber ich kann immer nur sagen, ich bin total unschuldig und habe damit überhaupt nichts zu tun. Doch, ich hoffe, ihr hört die Jule hat insoweit was damit zu tun, als dass sie mir 20 Mal vor der Sendung gesagt hat, du lagst. Ja? Und ich das mal wieder, weil ich doof bin, geglaubt habe. Ich darf das einfach nicht mehr glauben, wenn du das sagst. Lag ich gerade auch, Jule? Ja, ja, aber gerade ist es mein Internet. Aber ich kann ja nichts für deinen Mac. Das hat mit dem Mac gar nichts zu tun. Ich darf einfach nur nicht mehr darauf hören, was du sagst. Das ist das Allersicherste. Das Allersicherste. Du willst mir jetzt mir die Schuld geben, ja, dass du mit deiner Einer Technik nichts... Einer muss schuld sein. Ja, du oder dein Mac. Ja, genau. Vielleicht wird es einfach mal Zeit, dir einen neuen PC zu kaufen. Ja, vor allem einen also PC. Also einen PC. Ja, ja einen PC. Ja, ich kaufe mir einen PC. Ja, das mache ich. Ja. Ja. Dann werde ich nur nicht mehr senden können, weil ich mich dann an dem Stromkabel wahrscheinlich erhängen werde oder so. Ja, aber der Jackal kann es doch auch. Das ist gut. Der ist ja auch Windows gewöhnt. Guck mal, jetzt klingst du wieder besser, aber mein Internet ist auch besser. Ja, ja, das, nee, es lag natürlich hier wieder an mir, dass es lag. Ja. Und ich das hab's liegt geglaubt. Immer an dir, ja, Herr Burns. Ich hab's geglaubt. Ich hab's geglaubt. Ich kann ja nichts dafür, wenn du leckst. Lag. Leck. Mach mich, bitte wieder, mach mich bitte wieder leiser. Ich höre mich wieder selbst bei dir. Ich habe überhaupt nichts verstellt. Okay. Dann mach mich noch bitte ein Müh in deinem Skype leiser, wenn das geht. Ein Müh in meinem Skype. Ja, aber dann höre ich mich dreimal, weil ich höre schon selbst das ab, was wir hören. Ja, also was aber alle warum hören. Machst du das denn auch so? Ach so, ja stimmt, warum mache ich das? Ja, warum höre ich eigentlich die Summe dessen ab, was nach draußen geht? Was ich habe übrigens nicht leiser gestellt. Scheiße, naja, du dich selber kannst dich überhaupt nicht leiser hier bei mir stellen. Ich habe aber mich jetzt leiser gestellt. Irgendwann machen wir mal einen Crashkurs, wie welches Signal von wo überhaupt durchkommt und was dann wer am Ende wie hört. Wenn du das machen willst, ohne dass ich dir zuhöre, gerne. Du weißt, sie ist aber schon klar, dass du mit der vorherigen Aktion jetzt unsere Zuhörer vertrieben hast. Das ist mir so unglaublich egal. Ja, mir aber nicht. Ja, dann ganz sicher, mach doch eine Petition, ja, oder eine Demo oder so. Wir sollen uns mal locker machen. Im Grunde muss sich hier nur einer locker machen und das ist der Rio. Ich bin locker. Ich bin total locker, ich ruhe in mir selbst, ich verkaufe Ja, Mantra. das hört man total. Ich verkaufe Mantra. Ich bin locker. Ich bin völlig locker, ich bin die Ruhe selbst, ich bin entspannt. Mantra. Vielleicht solltest du dir mal eins verkaufen. Ich mache jetzt erstmal die Kuh. Also die kleine Kuh. Ich glaube, du solltest dir ein Mantra verkaufen. Und es ist Geräusch der Wale. Ja, es gibt nichts Beruhigenderes als das natürliche Geräusch der Wale. Geht's dir jetzt wieder besser? Nachdem ich jetzt weiß, dass der Fehler nicht bei mir lag, geht's mir wesentlich Das besser, war ja. ein Fehler bei dir. Außerdem musst du ja nicht immer springen, wenn ich dir irgendwas sage. Machst du doch sonst auch nicht. Jule, pass auf, wenn du es dreimal sagst, ja, dann irgendwann glaubt man es Ich habe das einfach. überhaupt gar nicht dreimal gesagt. Ich Du habe hast es. einmal gesagt, du leckst gerade bei mir. Das muss ja auch nicht heißen, dass du sofort aufspringen musst und irgendwas ändern. Das kann ja auch sagen, bist du dir sicher? Prüfe mal deine Internetleitung. Also erstmal sind die Wale nicht die Ziegen der Wüste, sondern Delfine sind die Ziegen der Meere, ja? Oder andersrum, Ziegen sind die Delfine der Weide. So. Wir sollten einen Joint rauchen, dann würden wir uns nicht mehr wie ein altes Ehepaar benehmen. Nee, das mag sein, aber ich will gar nicht wissen, was dann passiert. Das will ich ehrlich gesagt überhaupt nie wissen. Ich glaube, da reagiere ich unberechenbar drauf. Vielleicht benehmen wir uns dann wirklich wie ein Ehepaar. Du meinst so Weil ja die mit. Hemmungen fällen und fallen und so. Du meinst, wir hauen uns dann gegenseitig in die Fresse, oder? Ja, oder nicht? Ja, oder auch nicht. Ja, vielleicht machen wir dann Make Love, Not War. Ja, Und genau das machen wir dann. Wir machen dann Mac Love Not War. passt doch. Ja. Das machen Wie wir. geht's dir denn? Aber beschissen, ich bin immer noch unverändert krank. Ich nehme Antibiotika. Insgesamt meine Ohren, also das Schlimmste ist mittlerweile meine Ohren und das ist als Podcaster auch echt scheiße. Noch ein weiterer Grund, warum ich die Summe jetzt auch nochmal abhöre, weil ich mich gar nicht mehr auf das verlassen kann, was ich halt wirklich höre. Das ist sehr, sehr ätzend, weil ich dann die Ohren komplett zu habe. Ja, das ist echt scheiße. Das ist richtig uncool. Also ist nicht schmerzhaft, nur ich höre halt nichts. Ich bin einfach taub. Also. Du hörst dich aber heute schon besser an als vor 3 Tagen. Ja, ich habe auch vor der Sendung mir jetzt Nasenspray reingezogen. Ich habe mir die Nase ein bisschen gespült. Ich habe gerade einen Dinkelmarzipaneinlauf gemacht und habe noch ein bisschen hier geschlafen heute Nachmittag. Aber am schönsten war der Dinkelmarzipaneinlauf. Wo warst du denn heute Morgen? War ich denn heute? Im Bett war ich heute Morgen. Bei der Vereidigung, meinst du? Ja. Ich habe die Vereidigung verpennt. Ich dachte, das wäre Sonntag gewesen. Nee, Freitag wurde gesagt. Ja, okay. Ich dachte, ich persönlich, ja, moi, dachte, es wäre so, dass es am Sonntag sei. Ich habe auch schon mich bei unserem Bundespräsidenten dafür entschuldigt, hochoffiziell in meinem Alter Ego. Aber du hast, der erste Fehler, den du gemacht hast, war schon, du hast gedacht. Ja. Ich bin davon ausgegangen. Ich ging davon aus. Es tut mir leid, dass ich eine Annahme getroffen habe, die ich dann verfolgt habe. Außerdem habe ich mein Telefon, wenn ich schlafe oder grundsätzlich am Tag auch eigentlich immer auf lautlos. Ja, Und dann das ist höre ja ich halt nichts. passend. Das ist ja sehr gut. Ja, ich brauche mein Telefon halt nicht auf Ton, weil es steht ja sowieso meistens neben mir. Nur wenn ich rausgehe, mache ich den Ton an. Ja, aber du hörst hier anscheinend nicht, wenn es klingelt. Ja, dann kann ich es auch auf lautlos haben, wenn ich eh nichts höre, oder? Ja, aber du hörst es ja nicht, weil es lautlos ist. Ich muss übrigens jetzt mittlerweile, weil ich höre ja zum Einschlafen immer einen Podcast und normalerweise lege ich dann das Telefon auf Lautsprecher dann da halt so hin, dann reicht das zum Hören. Aber jetzt ist das Problem, dass ich mit Kopfhörern schlafen muss und das ist echt richtig scheiße. Also mit dem Apple-Headset und ich habe immer Angst, dass ich mich nachts dann stranguliere. Ich werde mitten in der Nacht wach, schweißgebadet, weil ich Angst habe, dass das Kabel um meinem Hals liegt. Kennst du das Gefühl? Nee, ne? Nein. Aber das freut mich. Ich weiß. Ich hatte mal einen Studienkollegen, der hatte immer Angst, spontan sich selbst zu entzünden. Und so fragte er mich dann im Hörsaal immer: Alter, Rio, qualm mich schon? Und ich habe dann immer Warum gesagt, hatte der denn Angst, dass er sich selbst weil er anzündet? komplett einen dann am Waffel hatte. Der hatte auch Angst vor IC. In was für einer Uni warst denn du? Kann es sein, dass deine Uni in der Klapse war, in der du dich gerade befindest? Ich glaube, Laxo, ja, er hat in einer Klapse studiert. Die Uni nennt sich Psychiatrie. Wie er da immer Angst hatte vor IC und so, und ich weiß noch genau, wir waren im Kino und das muss zu der Zeit gewesen sein, wo eine neue, entweder da war eine neue IC-Verfilmung draußen oder die haben einen Trailer gezeigt zur Weihnachtszeit von Wann warst IC denn halt. du bitte schön im. Wenn der Trailer von E.T. gelaufen ist, heißt es, du Nein, musst in den 80er Jahren studiert nicht haben. der Das ist dir Trailer. schon klar, Du ja? hast mir nicht zugehört. Es werden ja auch manchmal Filme wiederholt im Kino zur Weihnachtszeit. Und ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass der Trailer von E.T. lief. Ich bin mir relativ sicher. Auf jeden Fall saß. Nee, gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Das war eine Werbung. Boah, wofür war das eine Werbung? Eine Autowerbung, wo dann halt der Typ da mit dem. Ich glaube, es war eine Autowerbung oder so, wo da halt irgendwie dann dieses Fahrrad am Mond mit IT gezeigt wurde. Irgendwie sowas war das. Und wir saßen dann da und der Trailer lief halt. Boah, der ist kreidebleich angelaufen. Der hat Schweiß im Gesicht stehen gehabt und ich habe Tränen gelacht den ganzen Film über. Ich konnte einfach nicht mehr. Ja? Es war so unglaublich schön. Ja? Es war so unglaublich schön gewesen. Auch war das schön. Der Chat hat gefragt, was der Kerl denn wohl erzählt, wenn er von dir spricht. War das, glaube ich. Warte mal, wo stand das? Was er für, gar nichts, Warte mal. gar nichts. Was der besagte Kerl heute wohl über Rio erzählt. Wahrscheinlich wird er genau die Geschichte erzählen, nur andersherum, weil nämlich der Rio der war. Und es jetzt dem anderen in die Schuhe schiebt. Schließlich befindet sich momentan nur einer in der Klapse und hat jedes Mal einen Krankenwagen hinter sich. Und das ist der Rio. War schon lange nicht mehr, ne? Doch, das war ja vorgestern. Ne. Doch. Ne, müsste ich jetzt Aber beim nachhören, aber. Skypen. Ja, gut, aber das zählt nicht. Das zählt Na nicht. klar, es zählt immer. Nein, das muss. Ach ja, das war da, wo wir das Mantra mit der Geschmacksrichtung gesprochen haben. Ich entsinne mich, ja. Ich entsinne mich, ich entsinne mich, ja. Und die Uni nennt sich Psychiatrie. Ich glaube das auch. Nee, das war eine ganz normale Hochschule gewesen. Das ist auch alles völlig in Ordnung, das geht doch alles klar. Auf jeden Fall, der war der Allerverschärfteste. Und der saß dann da und hat dann da so gesessen und gesagt: Boah, Rio, hör mal, qual mich schon. Und ich habe dann gesagt, Sven, warum solltest du denn qualmen? Und er sagte, Du boah, ich habe rauchst so doch Angst. schon. Ich hab so Angst, dass ich mich jetzt spontan selbst entzünde. Wenn ich ihn ärgern wollte während der Klausur, habe ich ihn dann so irgendwie so am Rücken geklopft und er hat dann gesagt, was ist? Ich so, boah, nee, ich habe nur gedacht, du qualmst, ist schon gut, schreib weiter. Das war sehr, sehr lustig. Also manchmal erzählst du echt einen Blödsinn. Ja, dann nicht. Also. Wie gesagt, ich könnte da legendäre Schwänke raushauen hier, die ich mit ihm erlebt habe. Der kam auch irgendwann auf die Idee, das Skateboardfahren zu erlernen. Und das Problem ist, er war relativ schmerzfrei, ja, und übermütig und verrückt. Aber das haben wir ja gerade schon festgestellt. Sodass wir dann bei Hornbach Skateboard fahren waren, das war auch noch ganz lustig. Dann hat er so eine Europalette aufgestapelt. Dazu muss man wissen, er konnte kein Skateboard fahren, ja, und er konnte auch kein Ollie. Ja, also halt so einen kleinen Hüpf mit dem Skateboard. Das konnte er nicht. So eine Europalette ist ja relativ groß. Also so ein Meter mal eins, was ist das, 1,20 mal ein Meter oder so. So. Er dann da halt Anlauf genommen und hat gesagt, ich springe da jetzt drüber. Und ich habe gesagt, pass auf, ich würde das jetzt nicht machen, aber das musst du wissen. So, er hat da halt Anlauf genommen und da wirklich, aber volles Brett, kein Sprung hinbekommen, vorne mit der Nose von dem Skateboard hängen geblieben an der Europalette, komplett darüber geschossen, ja, unsanft aufgeschlagen, aufgestanden, einmal geschüttelt, das Skateboard genommen und das Ganze dreimal. Dann hat er die Fresse voll gehabt. Wortwörtlich. Aber es war unglaublich komisch. Unglaublich komisch. Ich merke, du hast mir ja weder zugehört oder sonst was. Ich habe dein Mausklicken gehört. Machen wir was anderes. Ich Vielleicht. habe dem Chat geschrieben, dass du einen Vogel hast. Wer bist du denn im Chat? Ach, da. Wer bin ich denn im Chat? Ich bin Gesichtskirmes. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr, sehr lustig. Doch, muss man sagen, das war schon überaus witzig. Ja, aber ich bin der Meinung, du könntest jetzt noch öfter solche Geschichten erzählen, weil mit so psychisch Kranken in einer Klapse, da kriegt man halt viel Geschichten zusammen. Ja, es geht ja nicht um psychisch Kranke. Also er war nicht psychisch krank, er war einfach Nee, er nur. wollte sich nur selbst, er dachte nur, er würde sich selbst entzünden. Der ist total stabil gewesen. Also ich glaube, du verbringst schon so viel Zeit, ja, mit den Kranken dieser Welt, dass du gar nicht mehr weißt, wann einer gesund ist. Kann das Aber der war sein? so gut, ehrlich, der war so gut. Der war wirklich so gut. Der war der aller abgefahrenste. Ehrlich. Ich dachte, Der, du erzählst einfach nur von dir gerade. nee. Nee, nee, Hallo nee. Explo Bob. Ich musste mein obligatorisches Hallo Explo Bob sagen. Das ist total super im Podcast. Ja. Finde ich auch. Ist genauso toll wie so eine kranke Geschichte gerade erzählen. Und das über 10 Minuten lang. Ja, das war, also ich glaube, das war fast eine halbe Stunde, oder? Ja. Also du hast dann heute verschlafen und hast nicht die Vereidigung deines Bundespräsidenten mitbekommen. Nee, aber du hast mich ja, wie ich gehört habe, vertreten. Wie war es denn? Naja, war ging so. Was Ging heißt so. gegen so? Naja, war langweilig. Wieso war langweilig? Und ich habe mich da mit dem Wavi Fight wie immer über die EU geärgert, gestritten. Also wir haben nicht gestritten, wir haben diskutiert. Was, Und ich wer habe die ihn jetzt versucht. gewählt hat, oder? Hä? Wer die jetzt gewählt hat, das EU-Parlament, oder was? Unter anderem. Und ob wir überhaupt die EU brauchen. Was sagst du denn dazu, Jule? Brauchen wir die EU? Ja. Ja, was tut ihr denn Gutes für uns, außer die Einheitsgrößen für Bananen zum Beispiel festlegen? Naja, momentan regelt sie ja das Wirtschaftliche. Das macht ihr auch gut, oder? Das macht ihr schon ganz ordentlich. Naja, du weißt ja nicht, was passiert wäre, wenn sie es nicht geregelt hätten, so wie sie es momentan regeln. Ja, ne, du hast recht, mit was passiert, wenn zu argumentieren, ist so ein bisschen so wie, ja, dann können wir den Aber DeLorean gleich ja, aber startklar machen. wir wissen doch eigentlich, dass ich mit dir im keinen Porncast nicht mehr über Politik ernsthaft diskutiere. Nee, das war jetzt auch keine ernsthafte Diskussion dann, oder? Also der Anfang war jetzt nicht ernst gemeint mit, wir wüssten ja nicht, was wäre, wenn sie es nicht machen Naja, würden, das oder? Ding ist, das, was sie ja momentan machen, also das Ding ist, erstmal kann die EU nichts dafür, wenn Griechenland ihre Zahlen fingiert und dann nicht so transparent ihre Angaben macht oder so wahrheitsgemäß ihre Angaben macht, dass die EU einen totalen Überblick haben in die Finanzen der Griechen. Und wir wissen auch nicht, was passieren würde, wenn die EU nicht die Milliarden oder Billionen oder wie auch immer in das System schieben wird. Das wissen wir nicht, was passieren So, würde, weil das wissen wir wir haben es ja nicht. nicht versucht. Das, Entschuldigung, dass ich an mein Mikro gekommen bin. Kein Problem. Das kann ich ja nicht sagen. Man kann ja darüber nur spekulieren, was wäre, wenn nicht. Dass sie es Auf jeden gemacht Fall. haben und nicht um Griechenland zu retten, nämlich um die deutschen Banken und so zu retten. Und dass sie im Grunde Griechenland nicht bisher rausgeschmissen haben, weil wenn sie Griechenland rausschmeißen, sie auch andere Länder rausschmeißen wollen, ist auch klar. Und dass Deutschland aber abhängig davon ist, dass die EU erstmal als Vereinigung gegenüber über China und der USA stehen muss, ist eigentlich auch klar. Und dass Deutschland auch noch Exporteinbußen haben wird, wenn die anderen Länder nicht mehr kaufkräftig sind, Ja. ist auch klar. Ja, auf Aber jeden was Fall. passieren würde, wenn nicht, dann kann ich das nicht sagen. Und deshalb ist die EU momentan natürlich erstmal nur für die Wirtschaft. Ich würde Ja. mir mehr Demokratie wünschen. Aha. Und finde aber jetzt, also ich finde jetzt nicht, wir sollten zurück zum Nationalstaat und zur D-Mark. Darauf habe ich eigentlich ehrlich gesagt keine Lust. Oh, nee, ist ja auch die Konsequenz. Wenn man die EU ablehnt, dann ist man ja automatisch für den Nationalstaat und für die D-Mark. Nein, Also aber alles, was du gerade gesagt hast. was ist denn die Alternative? Nee, erstmal, ja. Also Wenn du erstmal mir, alles, ich was hab's du. schon, aber wenn du mir jetzt sagst, alles, was ich gesagt habe, wäre gerade falsch, Das war falsch. Dann, ja, dann bin ich jetzt weg. Weil das, was ich gerade gesagt habe, ist alles fundiert mit Quellen und Nachrichtenartikeln und wie auch immer. Es ist richtig, nur meine Auslegung der Sache. Nee, Moment, nein, es ist falsch, wenn du sagst, dass niemand gewusst hat, dass Griechenland seine Zahlen fingiert hat. Das ist falsch, das war bekannt. So wie jeder weiß, dass Deutschland seine Zahlen fingiert. So wie Man jedes. wusste aber nicht den Ausmaß der fingierten Ach, Zahlen. das Und ist doch Quatsch. außerdem, Das kannst du doch hochrechnen. ja, rechne mal hoch. Also tut mir leid, jetzt mal abgesehen davon ist es auch egal, ob sie es wussten oder nicht wussten. Die Situation in Griechenland sieht nun mal so aus. Und es gibt verschiedene Szenarien, die man machen kann, um das zu verhindern. Und ein Szenarium ist halt, so viel Geld in Griechenland zu pumpen, dass zumindest die Gläubiger in Griechenland ihre Gelder sehen und dann halt auch davon eine deutsche Bank oder so profitiert. Und was es anders wäre, wenn man ihnen das nicht geben würde, kann ich nicht sagen, weil das haben wir ja nicht ausprobiert. Ja, aber, Jule, was hat Und denn auf die die. EU für die EU-Staaten außer Deutschland getan? Sag mir das mal. Wofür Naja, brauchen es hat. die EU? Ich brauche die EU, weil ich ohne Pass ins Ausland fahren will und weil ich auch die Möglichkeit haben will, ganz Egal. einfach, wenn ich keine Lust mehr auf Deutschland habe, das Land zu verlassen und in Frankreich zu arbeiten. Ja, konnte man ja vorher alles nur unter erschwerten Bedingungen, du hast recht. Naja, also versuch doch mal in der Schweiz zu arbeiten. Das ist noch schwieriger als so. Tut mir leid. Es ist auch, selbst wenn du nach Amerika gehen willst, da brauchst du auch ein Visum und eine Arbeitserlaubnis und bla bla bla. Und diese Sachen hast du in der EU erstmal nicht so. Okay. Bologna ist der ja mit Sicherheit ein Begriff, Ich ne? hatte eigentlich gesagt, ich will mit dir nicht über Politik reden. Ne, das ist auch besser heute wieder. Das ist auch besser. Das Ding Das ist, ist auch ich habe besser. meine Meinung zu der EU und die habe ich begründet und dass es erstmal wirtschaftlich eine Entscheidung ist, warum wir in der EU sind und warum es sie gibt und dass das erstmal eine Legitimierung von der EU ist, ja. Die hat Und sich selbst legitimiert. Wenn ich mir selber ja, einen aber Bedarf wir haben schaffe, lass die mich doch EU bitte wegen, nein, aussprechen. weil du mich gerade aufregst, ja, und du gerade hier einen Nebenschauplatz eröffnest, nur weil du schlecht drauf bist. Das Ding ist, ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung, wir kommen da nicht auf einen Nennerpunkt aus Themas fertig. Ja, Thema ist fertig. Gut. Okay. Auf jeden Fall war die Rede vom Gauck heute ziemlich langweilig. Ich habe sie Die mir vom dann nochmal Gauk. durchgelesen. Ja, die vom Gauck war langweilig. Na, die will ich nicht wissen, die vom Gauk. Ich will die Rede vom. Du hast doch unser Bundespräsi vereidigt. Nee, habe ich nicht. Du warst ja nicht da. Ich hab nur den Bundespräsidenten vereidigt. Der Bundespräsi wollte das mit dir machen, aber du hast es ja nicht für nötig empfunden, dein Handy anzumachen. Ich habe mein Handy abends nie an, wenn ich Ja, schlafe, dann logischerweise. hättest du mal pünktlich da sein sollen, weil dann hättest du den Bundespräsi vereidigen können, wenn du schon den Witz mit ihm machen willst. Es war nie abgesprochen, dass ich ihn morgen, also gestern, wurde es nicht abgesprochen, dass ich ihn am darauffolgenden Tag vereidige. Nein, aber zur Vereidigung des Bundespräsidenten. Er hat ja keine Ahnung ahnen können, dass du nicht weißt, wann er vereidigt wird, obwohl du letzte Woche das mitbekommen hast. Habe ich erwähnt, dass ich davon ausging, es sei Sonntag? Habe ich das jetzt heute schon fünfmal gesagt? Ja. Hättest du dich mal informiert? Ich habe auf jeden Fall die Rede des Bundespräsidenten mir angehört und ich Darf ich fand sie noch einmal ganz kurz nachfragen? Jetzt bitte, langweilig. hast du heute den Why We Fight, also Nein. known as? Nein, hast du nicht. So, warum hast du dann getwittert, dass du meine Arbeit machen musstest? Weil er auch mit dir Podcast wollte und kein Arsch da war, der sich mit ihm hat hier hingesetzt und gepodcastet hat. Tut mir Das war leid, nie wenn ihr abgesprochen. irgendwelche Absprachen trefft, Das war ja, nie abgesprochen. und er hier sitzt und auf dich wartet, dann solltest du vielleicht hier auch mal auftauchen oder dann zumindest ein bisschen Einsicht haben darüber, dass du einfach Mist gebaut hast. Ja, ich habe total missgebaut. Ich frage ihn gleich mal. Aber das heißt, du hast heute ihn nicht vereidigt, oder? Nein, ich habe mit ihm heute die Vereidigung geguckt. Das war auch, ich wusste auch nicht von mehr. Das ist alles eure Spirenzchen, die ihr hier macht. Damit habe ich nichts zu tun. Aber du hast dann heute mit ihm zusammen gepodcastet. Waren eine Stunde auf dem Dings. Ah, okay. Siehst du, das sind Dinge, die sich meiner Kenntnis Ja, die entzogen hättest du haben. gewusst, wenn du erstens wach gewesen wärst oder zweitens dein Ja. Handy angehabt hättest, um Ja. dich wecken zu lassen, wenn du verschläfst. Natürlich, natürlich, weil das ja so abgesprochen war. So, und jetzt kommen wir zur Rede von Herrn Gauck, weil jetzt habe ich alles begriffen, ja. Er hat aber lang gedauert. Das hat lange gedauert. Ich habe eine etwas längere Leitung. So. Was hat er denn so erzählt, der Herr Gauck? Naja, dass man mehr auf soziale Gerechtigkeit setzen muss und dass man Europa wagen muss und dass man extremistischen Strömungen keine Plattform geben darf und dass Freiheit aber trotzdem gut ist, aber nur mit Gerechtigkeit funktioniert und Gerechtigkeit nur mit Freiheit funktioniert. Und so halt. War halt, hat halt irgendwie 20 Minuten geredet oder 25 und hat eigentlich, also vom Handwerk fand ich die Rede ziemlich schlecht. Er hat sie auch ziemlich schlecht gehalten. Hat er sie abgelesen? Ja, klar, das ist abgelehnt. Ja, klar, natürlich. War jetzt nicht so der Bringer. War nicht gut, sagst du. Nö, ich fand es nicht gut. Ich habe es dann auch nachgelesen und fand ich, also ich finde, fand es auch im Lesen ziemlich schlecht. Ja. Wer hätte das besser gemacht? Jeder. Echt? War so dramatisch, ich hab's mir noch nicht angetan. Es war ziemlich, also es war, also ich würde sagen, man hätte die Rede besser strukturieren können, man hätte sie knackiger formulieren können, man hätte nicht irgendwie 25 Minuten schwafeln müssen und dann mit irgendwelchen langweiligen Kram. Und dann gab es ja noch die Tatsache, dass der Seehofer als Bundesratspräsident irgendwie so vorher eine Rede gehalten hat und den Gauck als Zukunftsoptimist irgendwie deklariert hat, aber im Grunde hat dann der Gauck die ersten 15 Minuten nur wieder über die Vergangenheit geredet und das Aha. Erstaunliche an Deutschland ist ja nicht, dass in den 50er Jahren das Wirtschaftswunder mit Kühlschränken und wie auch immer, nämlich das Demokratiewunder, bla bla. Aha. Ja, ich gucke mir das später mal bei Gelegenheit, bei gegebener Zeit. Schaue ich mir das mal Schön. Schön. Und die habt ihr dann kommentiert, eine Stunde lang, Leute. Nö. Ich glaube, der Wabi-Vater hatte sich das anders vorgestellt heute Morgen. Ja. Bist du die Anwältin von ihm? Nö, aber ich kann ja trotzdem sagen, was ich davon halte. Ja, soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Was du davon Jetzt. hältst, was ich mit Muay Thai Fight habe, ist mir ehrlich gesagt egal. Weil ich habe es ja mit Muay Thai Fight. Und wir beide haben heute schon mehrmals miteinander gesprochen. Soll ich dir was sagen, liebster Rio? Ja. Das interessiert mich ein Scheißdreck, ob du hören willst, was ich zu sagen habe, weil ich einfach sage, was ich zu sagen habe. Ja, aber deine Meinung darüber, was ich mit dem Herrn Veit habe, ist doch völlig Das ist ja auch irrelevant. gar nicht meine Meinung darüber, was du mit dem Herrn Veit hast, nämlich meine Meinung darüber, was du da gemacht hast. Und wenn ich Okay, finde. nochmal, ich habe nie mit ihm Tut mir leid, Leute, vereinbart. ich bin jetzt weg. Wir wissen noch nicht, ob wir morgen eine Sendung machen. Ich mute mich nicht, ich gehe einfach. Gut, tschüss. Ciao. Let me say yeah! Feel the floor when I'm on. stage on your ass for more. I'm on the edge, I know the last. I work real hard to collect my cash. Tick, tick, tick, tick, take your time. When I'm going for mine. Open your ears and you will hear it. I tell you this, cause there's no limit. No, no. My route. I'm playing in a row, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No village too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. They try to diss me cause I sell out. I'm making techno and I am proud.